Deutschlandfunk, Lesezeit. Mit Hajo Steinert und einem Höhepunkt aus unserem literarischen Archiv. Sie hören einen weiteren Teil unserer Reihe Las im Deutschlandfunk, heute Jürgen Becker. Der 1932 in Köln geborene Jürgen Becker gehörte in den 60er Jahren zu den experimentierfreudigsten Autoren in Deutschland. Wirklichkeitserfahrung ist für den Autor und späteren Hörspielredakteur des Deutschlandfunk, der Autor der Prosabände Felder, Ränder und Umgebungen, alle in den 60er Jahren erschienen bzw. 1970, Realitätserfahrung ist für ihn vor allem ein Abschweifen in Landschaften in und um Köln. Warum rede ich über die 60er Jahre? Nun, er war am 9. Januar 1968 Gast im Deutschlandfunk. Jürgen Becker las damals aus Ränder. Der Band war zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Seine Lesung wird eingeführt von Heinrich Formweg, einem der einflussreichsten Literaturkritiker jenes Jahrzehnts. Auch dessen Werk wird mit der Wiederholung der Sendung gewürdigt. Also, Jürgen Becker liest aus Ränder am Anfang die Einführung von Heinrich Formweg, beides aufgenommen am 9. Januar 1968. Jürgen Becker gilt, und gewiss nicht zu Unrecht, als ein Protagonist der experimentellen Literatur. Solche Literatur ist nach weit verbreiteter Überzeugung nicht ohne weiteres zu verstehen. Weil sie die von der Schule her geläufigen Lese- und Verständnismethoden ignoriert, erscheint sie schwierig. Deshalb gilt es noch immer als notwendig, auf Lesungen experimenteller Literatur mit einigen interpretierenden Hinweisen vorzubereiten. Mag auch die Eigenart der Texte bei der ersten Gegenüberstellung frappieren, sie sind dennoch unmittelbar verständlich. Und das werden sie in nicht allzu ferner Zeit für jeden Leser sein. Sobald nämlich die Orientierung nach der sowohl freieren als auch sachlicheren Sprech- und Denkweise, die eine neue Literatur seit einem guten Jahrzehnt vorbereitet, in der Öffentlichkeit noch etwas bewusster als bisher nachvollzogen sein wird. Es gibt zahlreiche Symptome dafür, dass die Öffentlichkeit sich schon nicht mehr allzu heftig dagegen sträubt. Eines ist die Tatsache, dass Jürgen Becker für eine Lesung aus dem Buch Ränder den jüngsten Preis der Gruppe 47 erhalten hat. Vor ein paar Jahren wäre diese Verleihung noch undenkbar gewesen. Es gibt aus der Zeit, zu der Becker die Felder geschrieben hat, einige kritische und theoretische Arbeiten, zum Beispiel seinen Aufsatz über Helmut Heißenbüttel in dem Band Deutsche Literatur der Gegenwart. Und diese Arbeiten lassen erkennen, welche Reflexionen über Sprache vor allem, seine Absicht und damit den Feldern zugrunde liegen. Klischees sind für Becker auch und zunächst die tradierten literarischen Gattungsbezeichnungen Epik, Lyrik, Dramatik. Sie lassen den Schriftsteller nämlich meist über seine primäre Intention, über die Schwierigkeit, Wirkliches in der Sprache zu artikulieren, sozusagen hinweghuschen. Gleich in ein fixfertiges Schema von möglichen Personalarrangements, Handlungskonstellationen, Sinnzusammenhängen hinein. Becker war und ist der Meinung, heute müsse für den Schriftsteller der Zweifel sogar schon einsetzen, bevor solche Formen überhaupt zur Diskussion stehen, schon bei der gewohnten Syntax der Sprache. Wie Heißenbüttel sieht Becker in der gewohnten Ordnung nach Subjekt, Prädikat, Objekt, wird dieser absolut gesetzt, einen irreführenden Zwang, der die Struktur einer konventionellen, jedenfalls hinsichtlich des Anspruchs auf Allgemeingültigkeit überholten Welterfahrung zur Bedingung von Welterfahrung überhaupt macht. Dieser Zwang verhindert, wo immer man ihm unreflektiert folgt, dass Sprache und damit Erfahrung sich noch unmittelbar an dem reiben, was wirklich ist, was wir wirklich sind, was uns tatsächlich umgibt. Weil Erfahrung erst in der Sprache bewusst wird, bleibt durch jenen Zwang die Erfahrung vorgeprägt, bleibt sie entstellt. In eindeutiger Absicht hat Becker einmal folgende drei Begriffe aneinandergereiht: Felder, Sprachfelder, Realitätsfelder. In dem Buch Felder sind Sprachfelder als Realitätsfelder verzeichnet. Inzwischen hat dieses Buch Folgen gehabt. Es hat eine ganze Reihe literarischer Versuche beeinflusst und der Ansatz ist weitergeführt worden. Unter anderem auch von Jürgen Becker, und zwar in den Rändern. Der Ansatz ließ verschiedene Fortführungen zu. jene einer zunehmenden Objektivierung der Texte in die Sprache hinein, die schließlich bei der Vorstellung von Sprache als autonomem Sprachmaterial ankommen muss. Und Fortführung hin zu einem immer unabhängigeren, freieren Aussprechen, also in Richtung sachlicher Artikulation subjektiver Erfahrung. Für Becker, der von sich sagt, er könne nur autobiografisch schreiben, folgte die Entscheidung unmittelbar aus seiner Arbeit. Schon als die Felder entstanden, hatte er festgehalten: Bewusstsein, das ist meines in seinen Schichten, Brüchen und Verstörungen. Wirklichkeit, das ist die tägliche, vergangene, imaginierte. Erfahrungsbereich, das ist die Stadt hier, mein tägliches Leben, die Straße, die Erinnerung. Das Zitat lässt erkennen, dass Erfahrung für Becker etwas außerordentlich Subjektives ist, wobei Subjektivität als eine Möglichkeit zu verstehen ist, sachlich, objektiv, wahr zu sprechen. Noch ein Wort zu dem Titel Ränder. Becker selbst sagt, er sei von einem Hinweis ausgegangen, der besagt habe, die Felder seien gleichsam Sprachstücke ohne Rand, ohne Ränder. Das habe ihn darauf gebracht, sich nun mit diesen Rändern zu beschäftigen, mit den Rändern seines Erfahrungsbereichs. Der Textränder aber, der so entstanden ist, zeigt vor allem, wie viel von der Realität konkreten Lebens gerade in solchen Rändern aufgeht. Jedenfalls ist ihre Artikulation nichts Geringeres als schon ein Ergebnis jener Bemühungen um Befreiung der Sprache, für die die neue Literatur einsteht. Zweite Passage. Das war das. Und dies wird was anderes, im Selbsterklären weiter auf Spuren verwiesen, von verwischten Vorkommnissen und blass und blasser schimmernden Bildern, angeblinkt von Augenblicken jetzt und lenkbar von Radiogeräuschen, Nordwind mit Schnellzuggeräuschen, in den Nachmittagsschlaf bis in die violette Dämmerung wird tastbar, die Watte der Träume dämpft die halben Tage, verwischen mit passierten Dingen und Blindheit hingenommen als Zustand vor dem Selbsterklären, das die Dinge mit einschließt und ändert zur Unkenntlichkeit, entfernt das Rauschen wie einst, wie wiederkommt, was nicht wiederholbar und verbleibt in den Wörtern gesammelt, zum Verschwinden gebracht und wiedergefunden im Veränderten, undeutlich blass und manchmal eine blinkende Spur im Wiedererkannten. Das sind die Dinge, die Bilder, die Namen, was man gesagt hat, gesehen, vergessen, wiederholt, zu Ende geführt, gedacht, als Ende, als Hoffnung und weitergetan, als zähes Leben, denn Zähigkeit ist ein einziges noch, und sagte das im Jahr, als der Ginster nicht blühte am Bahndamm, und als noch wie eine tickende Kette im Wiedererkennen und Wiederverschwinden, im Wechsel rast, was augenblicklich und wahrgenommen und außerhalb dessen, was wahrnehmbar, was nie im Gesichtskreis, 2 Stunden Entfernung und über den Jahreszeiten im Rückflug ins ganz Neue, wenn man's findet, die Chance der Abwesenheit des Vergessens, verkauft als Schlafwagenzeit bis zum Wachwerden glücklich. Scheint sodann die Sonne und wie das Mittelmeer wieder uns alle versöhnlich macht, zum ersten Abend im Knopfloch die ligurische Nelke und der Staub ist ab morgen historisch, zu was man wird, wenn endlich soziale Zeitlosigkeit am Strand mit einer Pineta im Rücken gekrault, bis zur beißenden Zärtlichkeit, einmal und wieder aufgesaugt, verschwimmend, bis müde und kühl ein Morgen. Sieh, die glänzenden Kronen setzt die neue Sonne auf, zum täglichen Spiel weit draußen, lateinische Götter, es gibt sie, was gibt es denn nicht? Es gibt nicht den Smog und die Steuer, den Notstand und die Ölpest, wird Vergangenheit, wo Augenblicke dehnbar wie der Horizont und alle weiteren Illusionen zum Platzen bringen kann, die nächste Sekunde drüber weg mit Wasserski und hinter den Bergen verschwinden die rotgeflügelten Maschinen und nachts in den Betten ist der Sonnenbrand die große Qual und was knistert denn da, was knistert, das ist in den Haaren das Salz und dem Wetter Sonnidoro gilt die letzte Sorge für morgen. Gehen lassen, was von selber geht. Dass morgen man fragt, wieso ist denn das wieder, so ist das immer gegangen, dass wieder weitergeht ein Schritt und dann der nächste, plumps, passiert es. Und wieder von vorn kommt das nächstliegend aus der Haustür, tritt ein Mann und findet alles beim Alten, denn wenn etwas passiert, dann ist es immer anderswo. Wo ist das heute zum Beispiel am Kiosk, erschrickt er, alter Partisan, über den Putsch und die erledigte griechische Freiheit, über Nacht, Verlust von Selbstverständlichkeiten hier, was selbstverständlich ist. Und was ist selbstverständlich, sagt das mal und erschrickt nicht, wie das geht. Nicht mehr als da sind Menschen, sind nötig, sind schwebende Städte, bewegliche Inseln, Gärten unter Wasser, in den Himmelstraßen und so weiter in der Praxis des weltfremden Denkspiels und endlich nur Poesie als lesbare Gebrauchsanweisung für bessere Lebensautomatik geschrieben, so wenig etwas geschieht, was Utopie nicht bloß zum Kommunelager macht mit neuem Horrorparadies, gemeinsam Orgasmus für alle, die da frustriert, macht Liebe, was Krieg macht, das Bett zu Cannabis, Kampf um die Berliner Zukunftslosigkeit wird fortführbar mit anderen Verhütungsmitteln, naiv gefragt und warum nicht, anstelle der wie eh und je gelösten historischen Fragen bis heute gefragt und nichts getan als dies mit anderen Mitteln zum Zweck des Veränderns der alten in die neuen Übel sind die besseren vielleicht, wenn nötig für das, was nötig ist, was jeder weiß, es nicht mehr nötig sind Menschen, stören wieder ja in allem da. War doch September, ja, fiel uns wieder ein, dass mit der Kriegserklärung genau fängt das Erinnern an die Kinderzeit, zweite Phase mit Bewusstsein an, im endlosen Sommer, September, im grünen Herzen des Landes, mit Lautsprechern im Gartenrestaurant, die Märsche in der Birkenluft, das heulende Geräusch der abkippenden Maschinen mit den Wochenschaufanfaren am Sonntagmorgen, Ufermatinee, und Ilse Werner pfeift im Koffergrammophon ein Lied, wenn du mal traurig bist, in die leise Angst am Abend, wenn das Verdunklungsrollo und die Schritte der Kasernenposten draußen vor dem dunklen Tor, die abgeblendeten Scheinwerfer tasten vorbei an den weißen Ringen der Chausseekastanien über Land zum Bauern in Sicherheit fort vom Augenblick der Stille nach den Vollalarmsirenen, der tickende Drahtfunk und in der ruhigen Bläue das ruhige Brummen mit Kondensstreifen weit über Heimat in der Erntezeit, die staubigen Ferien mit endlosen Sommern und Großeltern im Rheinland wieder Evakuierung. Was heißt das und was ist das? Ein Konzertlager, sagt das Pflichtjahrmädchen, und wo ist London, was da viermal bummt im Volksempfänger, Platz der Sportpalast, und bald sind wir, schreibt Günter Mauck, ganz brauchbar, Kanoniere bei Leuna und zum Schippen in den Westen bis zum Melderblick vom Dach auf grüne, fremde Helme in den Gärten in der frühe April, das Ende, zweite Phase Kinderzeit, war Zeit, die das Erinnern spaltet, zurück bis September erfahren, später was los war damit und mit Wörtern. Jungzuchführer, Bindersleben, Werwolf, Pariser, Westerwald, Sterngasse, Heidemarie, Heimabend, Niggerjatz, Raum Hannover, Braunschweig, Scherbaum, Totila, Maginot, Metaxas, Tobis, Muckefuck, Wunschkonzert, Psst, Entwarnungsfrisur, Schädlinge, Streifschuss, Weihnachtsbäume, Buna, Sondermischung, Teppiche, Geländespiel, Sauerei, Siebenbürgen, Achselstücke, Reveille, Kleiderkarte, Ferntrauung, Schmierseife, Altmaterial, Heilkräuter, Affenschaukel, Arschgeige, Leuchtplakette, Soldatensender, Feuerpatsche, Hauswacht, Kohlenklau, Nahkampfhöschen, Überfallhose, Husemann, Ähre, Ostmark, Focke Wulf. Fliegend über versteinertes Meer, und die unbeweglichen Länder verschwinden eins nach dem anderen, kommt wieder ein roter Wüstenbereich, ein glitzerndes Dorf, im Dunkeln, unsichtbar, was die Biskaya ist, was einst die Stadt Venedig war, glänzt auf in plötzlicher Sonne, das unbewohnte Afrika geht unter und vergessen sind die friesischen Inseln im Riesenreich der Wolken, fern vom kalten Stern der Erde fliegend, entfernt von allem, was in nächster Nähe mit Ansprüchen und Rede Antwort will, was wortlos macht, ist das Reden und Antworten auf die Erwartung, dass nun was kommt, ist das Lähmen dem ansonsten selbstgeregelten Sprechverkehr, kracht es ja schon mal, das ist es aber nicht. Im Normalfall wäre ein Schweigen von unbestimmter Dauer die einzig mögliche Aktion, als Antwort bleibt von Fall zu Fall gestottert, bis es ganz aus ist und wir verstehen uns wieder, am Ende noch dazugelernt, mit verstellter Stimme die passenden Töne gefunden und niemand merkt, es weiß ja jeder, wie das geht und klappt mit der Verständigung auf Anhieb das Richtige, meint man immer zu. Im Einst noch zu Hause, als wäre nicht einst mit den neuen Dingen benannt, beschrieben, das Unterscheidbare heute und gestern verwischt am Beispiel Städtebilder und Flug über Landschaft ins Inselleben hin und zurück, Rhein-Main-Flughafen und Forum Romanum auf einer Route durch historisches Bewusstsein, in jedem Reisebüro ein Entwurf der Antike, reicht so weit wie ein Ticket, macht vergangenes Leben, macht Schatten erscheinend über der neuen Mondstrecke schimmerndes Etwas, aus alten Gedankenflügen ins Heute schwirren die römischen Schwalben noch immer im Einst. Klirrten im oberbergischen Dorf in der Frühe die Hufe und rumpelten Wagen in der Frühe in der Harzer Kleinstadt und blieben die Geräusche haften als Geräusche des Wiedererkennens verwischten Geschehens, produzieren Geräusche die Bilder der Landschaften wieder ein kühles Brülltal hinauf, auf die Hügel um Waldbrüll gefahren, die leeren Straßen im Vorkriegsaugust mit den Eltern ungeschieden noch, ins thüringische Herz, in Gera und Unstrut verströmt, die Zeit für Tränen bis in den Herbst, in den Harz und die Äcker von Osterwiek voll Disteln für Kaninchen, in den Höfen der krumm gealterten Häuser voller Tomaten, aus den roten Gärten voller Tomaten, der Rauch und der Geruch von Tomaten über die summenden Flusswiesen nachts, Doppeltposten auf Ackerwegen mit Ackerwagen rumpelnd in der Frühe auf Kleinstadtpflaster in die Felder, zur Grenze ohne Halt und Schuss mit Angst nur westwärts, bis das erste unbewaffnete Dorf im Dämmer schimmernd die Gleise und dunkelleere Güterwagen und der Geruch der amerikanischen Zigaretten bis auf den zerschossenen Bahnsteig weiter in den gestürmten Waggons, die rauschende neue Nacht ohne Abteilfenster zurück in das, was rheinisches Heimatgefühl und wiedergesuchte Kinderzeit im Klirren von Hufen in der Frühe. Auf, denn Sommer blitzt draußen und das Gehäuse der schlimmen Träume zerspringt, im hellen Hintergründe verschwindend, wie Streifen verlassener Länder, wie trockener Schaum verschwindendes Elend rasch dahin ins Glücklichsein geflohen, unter vermeintlich günstigsten Umständen weitergelebt, als wäre Leben wie die Wetterlage, heute wolkenlos und heiter, auch die weiteren Aussichten bleiben ein programmierbares Etwas mit den neuesten Störanfälligkeiten des Sommers, für Putsche regeln das Wetter in fernem Land, die lustigen Reisekolonnen rollen weiter an inneren Angelegenheiten vorbei. Die Ruhe wird ein Wort im Wörterbuch sein, wenn's das noch gibt und bleibt, wer lesen kann. Erinnern, erzählen, die Jetztzeit lässt nicht Zeit zum Erzählen, hat wer Zeit zum Leben länger als über den gedehnten Augenblick verlängern, solange möglich Verlängerung als Frist gerechnet. Für welche Dauer nützt es was, sagt Fatima im Unterschied zu Herman Kahn, als wäre Schicksal bleibt vermeidbares Geschehen, zu spät erkannt und nichts mehr getan, in lauter Ratlosigkeit die Dinge sich entwickeln lassen, bis Frühling wieder blühet. Anders wäre nicht weitergegangen, der endlose Roman bewegt wie eine Mühle, dreht Geschichte zum Ende, wäre es nicht schade, wenn nicht anders, immer anders, im lenkbaren Prozess weit nach vorn versucht, im Denken wird es immer möglich, mit Hoffnung und Aussicht macht genug, die Messbarkeit der Folgen bleibt ohne Erfahrung aktiviert, Vergesslichkeit bleibt Folge, am Ende wieder nichts gelernt, für länger Leben bleibt genug zum Weitermachen und Wiedererblühen bis zur Bereitschaft überwächst, was tot geblieben wäre. Wächst ja neu, ist nichts davon. Geredet aus lauter Angst ist ein letztes Relikt geblieben, in der Erwartung des Schlimmsten langsam totenruhig geworden, unter Bäumen sitzend, im aktuellen Schussfeld unterwegs, durchs alte, abgeschriebene Europa mit freien Gegenden und Luft zum Üben und Fliegen anderswohin unterwegs, von Küste zu Küste gehüpft und glücklich gemacht durch Entfernung, zählt fast nichts mehr, im dichtesten Netz eingespannt zwischen kürzer und kürzer werdenden Zeiten, älter geworden, im Jahrhundert der kurzen Lebensläufe am Leben geblieben, tagtäglich durchschnittlich verbraucht, so viel wie unterhalb der Mittelklasse halbwegs gut gefahren und nicht die Bequemlichkeit vergessen, im Barackenstil die Jahre hochgeliftet, in angepasste Fähigkeiten mit Linksdrall die Bälle zurückgegeben, im Wortlaut der Sache über die Skala der Möglichkeiten, soweit ein Sender reicht, von Schreibtisch zu Schreibtisch unter Eingeweihten, telefonisch im Kontakt macht, was die Interessenlage bestimmt, wieder im Kommen mit einigen Chancen vorgedrungen ins Gespräch, mit Vorzimmerkontakten unterm Blattgrün stiftet ein gewisses Privatsein unter den Dingen, das Eigentliche hervorgesucht und angebracht, im Vertrauen zutiefst und zuvörderst, nicht aus den Augen verloren, den weiteren Horizont hinaus über den Moment empfunden, das Weitere ergibt sich so oder so weiter zum Beispiel heute zu machen. Erinnert, etwa die Stadt als versteinerte Spur ans unauffindbare Leben, heftet sich der Fortsatz, wird durch was denn nun erklärbar, in dieser Blindheit von Leben selber erkennt sich und entzieht sich nicht Verkehrsproblemen zum Beispiel. Am Sonntag mit der Sucht nach Wasser und Grün beginnt der Straßenkampf, ist aber nur eine Randerscheinung, wie all das, was an den Rändern übrig bleibt als Ereignis, ohne die Erkennbarkeit der Ursachen, lässt man also auf sich beruhen, lässt man, was die Gleichgültigkeit breitet, sich aus. Weiter gesehen, im Liegen über die Hügel und Flächen des Körpers im Sand, über die fliegenden Ebenen des Sandes, über die Straßen der schwarzen Arbeiterkäfer, bis zu den Zungen der Brandung, über das Geröll der Brandung, über die blitzenden Spitzen aufs Grau bewegte, weitergesehen aufs Mittelmeer, hieß es, macht uns wieder versöhnlich in Tagen, wenn's glänzt in der Luft und nichts zu sehen und noch die sechste Flotte unsichtbar am Horizont ist heute nichts und man hört nichts im Geschiebe der Wellen, wirklich nichts. Da, wo es ist, dieser fortschreitende Augenblick, die Passage zwischen Vergangenheit und Zeit der Zukunft ist der fließende Moment zwischen den Dingen, wo man lebt, hier leicht vergisst und erinnert, allein das Nächste aus der näher gerückten Umgebung verschwindet, wieder Vertrautes bleibt wiederzufinden, woanders, zum Zurechtfinden im Wechsel, seit verwischten Jahren fort und vielleicht die Kölner Bucht vor Augen wieder verändert, in lauter Ungewisses zurück, wenn zurück die Route offen bleibt, der augenblickliche Zustand womöglich verzweifelt zu nennen, wenn man's nur wüsste, im augenblicklichen Zustand bleibt es aus, was ein günstiges Zeichen blinkt im Wechsel der Gegebenheiten unverändert, im Inneren greift die Veränderung über all diese Tage, kann nicht mehr zu sagen sein, als übrig bleibt, später anderswo erinnerbar wird, ein Moment im Verwischten ändert wieder, wie es war. Dritte Passage. So dann. Die Folgen der Entschleierung der Erde bleiben unübersehbar wie die Dinge, die bei dieser Prozedur gefunden worden sind. Gefunden, wie heißt das? Entdeckt, vom Mastkorb, ganz sicher per Zufall auch, vom Boden aufgehoben und bei Sonnenlicht betrachtet, na, eher alsbald unter den Nagel gerissen, erobert im großen Kolonialstil, weiter verscheuert, heimgeführt und gehalten, bis kein Stein mehr auf dem anderen, eingemeindet und weiter verplant, bis, so geht's weiter. Der Schein der Erkenntnisse breitet sich mit aus und auf der runden Erde finden wir uns zurecht, seit Erdteile und Meere, zwischen 400 vor und 1900 nach der Geburt des Erlösers von all den Übeln, die seither auf uns herabgeregnet, gehagelt, geblitzt und gedonnert sind, der europäischen Öffentlichkeit zugänglich geworden, als Landkarten gedruckt und gehandelt werden, Atlanten und Globuskugel nicht vergessen, hier, das ist die Halbkugel der größten Wassermasse mit den Einzugsbereichen der Ozeane, dort, das ist die Halbkugel der größten Landmasse mit den Einzugsbereichen des Nordpolar- und Mittelmeeres, wo, jetzt, finden wir die sechste Flotte. Draußen, weit, schimmert die hohe See und in den schroffen Buchten der Ägäischen Inseln wird die Stille, die es noch gibt, vom Geräusch der milchgrünen Brandung unterbrochen. Die Stille, die ein historischer Zustand ist oder ein zukünftiger, in dem er auf der wieder menschenleeren Erde wiederkehren wird oder hier. Seither gabelt sich unser Denken in Möglichkeiten, Erwartungen, Hoffnungen, Ängsten, was alles eine Art des Reagierens ist, in Ohnmacht, nicht aber in Gleichgültigkeit, mit der wir uns, entwaffnet aller schärferen Mittel, wiederum zu rüsten vermögen, denn, sag mal, der Himmel ist doch wieder nun seit Tagen leer und blau, und die Nähe des Meeres, untermeerische Flussmündungen, Deltabildungen verwischen die Bilder des Gedächtnisses, zeitverzerrend, sandig, vorläufig bis zum Schock des Wiedererwachens nach den langen, hellen Traumzeiten im Glitzern erfundener Inseln, wiedererfundener Inseln am Rande der alten, niedergegangenen Reiche, am Rande möglicher und nie mehr erfahrbarer Geschichte mit wirklichen und unerzählt gebliebenen Geschehnissen in restlos verschwundenen Städten, versunkenen Gebirgen, zerstäubten Ländern, versehen mit den Tröstungen der Geologie und anwesend wieder in der Erfindung dessen, was einst gewesen, aber nicht sichtbar geworden ist. Denn auch die Blindheit hat sich als periodisch wiederkehrender Zustand verbreitet und den Schein unseres Wissens erhalten, weshalb die Desorientierung des Zeitgenossen sich auf lange Traditionen stützen und man so unvermittelt also nicht mehr sagbar machen darf, was heute erst als Veränderbarkeit der vertrauten Gesichter und Mehrdeutigkeit der einfachsten kriminellen Motive erscheint. Oder anders? Was aufgrund von sturer Wiederholbarkeit einen Boden von Gewissheit erzeugt, auf den erst nicht mehr baut, wer einmal plötzlich das Rumoren drunter in der Tiefe vernommen hat. Und man weiß ja, im Irrtum lebt man bequem, solange keiner mit Wahrheiten stört. Und der Terror tut nicht weh, wenn man damit aufgewachsen ist. Und hat denn der Vater erklärt, wonach der Sohn schon nicht mehr fragt und wovon der Großvater erst gar nichts hat wissen wollen, weil wissen wollen die gute Welt bedroht und auf Drohung die Strafe auf dem Fuße folgt, die Verdammnis der Erde, das Elend der Verdammten, die verdammte ganze Sudelei von A bis O und immer so weiter. Macht nur, macht nur. Groß wird der Abscheu, der Erkenntnis auf ihren wirren Wegen begleitet und in ihrem Lichte lebt nur auf, wen es zugleich und ein für alle Male blind macht für die Ränder der Finsternis vor seinen Füßen. Also dann anders? hausen wir fortan im Dunkel und tasten uns am Zwirn der erinnerten Mythen so weiter? So wär's ja. So ging's auf den Routen im Geschichtsatlas zurück, in der wiedergewonnenen Unkenntnis der Eisarten und der Dichte des Arbeiterpendelverkehrs, in die alten endemischen Herde der Pest und der Cholera, der Lepra und schweren Malaria, auf die Schlachtfelder der drei punischen Kriege und ha, wär sowas, die Reaktivierung der Bärenfellepochen, nicht wahr denn? So wär's, wie's war, die Welt als Wald, das Haus in der Höhle, die Erde ein ungestalter Stern und wir sterben alle friedlich aus. Indessen wird friedlich weitergelebt, siehe die Übersichten über Bodenschätze und Bodennutzung, die diluviale Vereisung in Europa kümmert uns am Mittelmeer nicht, eher schon die Erdölgewinnung, Kolchosen, was heißt das hier, schließen ebenso klare wie alte Besitzverhältnisse aus, weit, wer weiß wo weit sind die chinesischen Grenzen, Luftverkehr, siehe Flugverkehr, dort, wir kennen doch dieses Land und wir stellen uns vor, es ist beweglich in seinen Einzelteilen. Die Wälder stehen heute da, wo gestern die Kohle zu Hügeln wuchs. Fische, selbst weiße Wale massenhaft, ziehen wieder die Flüsse hinauf. Der Regen hat die neuen Städte ausgelöscht, in den alten wohnt wieder der Schnee. Der Wind schickt seine Stimmen in jedes Haus. Die Straßen im Land verschwinden an vielen Stellen hoch in der Luft, und hoch in der Luft entstehen viele neue Inseln aus neuen Stoffen, und wer dort leben will, muss alles vergessen haben von Eisenbahnverkehr und Feuerschiffen, Rassentrennungen und Schwülegebieten, Seebeben und Weinbau, denn von den Gewohnheiten, Verrichtungen und Schauspielen der erdgeschichtlichen Art weiß man nur zu gut, was im Gefolge ihres Nutzens und ihrer Schönheit an Schauerlichkeiten dahergezogen ist, so dass am Ende der versprochenen Praxis und des verheißenen Paradieses mehrmals die Ruinierung der Lebensverhältnisse und das Verderben des Wetters, des Gewissens, der Denk- und Liebesfähigkeiten gestanden hat. Stimmt das nicht? Doch, doch, nur weiter. Sodass also mit der Veranstaltung des großen Vergessens, die einiges freilich an Opfern kosten wird, die transterrestrische Epoche ihren Anfang machen und das Leben fortan einer Zeit ohne jede Vergangenheit gehören wird. Denkbar? Ja, ja. Bloß haben sich unsere Vorstellungen wieder einmal in Bereiche entfernt, in denen wir selber gar nichts zu suchen haben wollen. Alsdann, auf der immer noch bewohnten Erde gehen die Lichter zu unterschiedlichen Zeiten an und aus, und wenn ein Türke nachts um 3 Uhr träumt, steht ein Mexikaner nachmittags um 5 auf seinem Feld. Erst die zeitgemäßen Formen der Zerstörung sind imstande, die Datumsgrenze zu kassieren. Wunder über Wunder. Sieh mal, dort können die Leute jetzt brennen, dort können sie baden. Dort stehen sie im Wind, dort hängen sie an den Bäumen. Dort regnet's, dort fällt was vom Himmel, was keiner sieht, was wiederum jeder weiß, der nur der Bläue nicht vertraut, der Windstille nicht, den guten Voraussagen nicht und am wenigsten den Fähigkeiten aller seiner Sinne, weil's langsam, langsam damit aufhört. Schrumpfend, schrumpfend. Viel Zeit braucht das. Man merkt's auch nicht. Es tut nicht weh. Nur Ruhe, Ruhe. Ein bisschen noch, ein Ende bald, und bald beginnt das Wechseln der Jahreszeiten wieder wie einst, und der gewaltsam entlaubte Dschungel schließt sich wieder über den Resten des Ausgestorbenen, und die Eidechsen werden wieder größer und größer, und die Gewässer versuchen's nochmal, und der Mond hat seine Ruhe wieder, so. Dies ist nicht ein Katalog der wünschenswerten Veränderungen, und auch das Sachregister verzeichnet noch, Apfelblüte, Beginn der, Bewässerung, künstliche, Christen, Dorfformen, Entdeckungsreisen, wichtige, Fernwasserversorgung, Glasdächerlandschaft, Heuschrecken, Einfallgebiete der, Indianer, Juden, Kulturlandschaften in Einzelbeispielen, Landeszeiten, Mohammedaner, Neger, Parklandschaften, Englische, Rinderrassen, Stadtplanung, Tiefseekabel, Umsiedlung von Minderheiten, Verkehrssprachen, Wachstumsdauer in Nordamerika, Zonenzeit und die vielen anderen Geheimnisse in der trostreichen Vokabelwelt der Erdkunde, die mit der fortgeschrittenen Entschleierung ihres Gegenstandes weder die klassischen Schönheiten der Ägäis noch die Schlupfwinkel der 6. Flotte berührt. Denn sieh mal, der Himmel ist doch immer noch so blödsinnig unveränderbar blau, und an den Rändern dieses Kriegs plätschert heiter die Brandung des Mittelmeers, na. Gleichgültiger sind nicht die violetten Felsen und die sägenden Zikaden da draußen, wo wirklich nichts ist, wo... Draußen, Nähe des Meeres, wo's näher herankommt, was? Unkenntlich noch und nicht in der Reichweite dieser Wörter, anderer Wörter. Für Farben, Geräusche, Bewegungen, Geschehnisse, Dinge, Gerüche und nicht vor Augen, wie hier, die Atlanten, die Karten, die Länder da an der Wand. In unserer Lesezeit hörten Sie Jürgen Becker, er las aus Ränder, eine Aufnahme vom 9. Januar 1968